Urfunk.de, der Art Lieflang Mix. Ja, ja. Someone's drinking my wine. Das hören wir vielleicht später. Das war Someone's drinking my wine mit York and Harding. Harding and York, live aus Hamburg, aus, ich glaube, 1970. Und ja, ich finde es sehr schön. Ich hatte es nicht eher gehört. Ich habe es hier in meiner Kollektion, aber meine Kollektion ist ziemlich groß. So ich kannte es nicht, aber er fand das Someone's Drinking Mine, das ist ein gutes Anfang dieses Art Lieflang Mixes. Sie hören den Art Lieflang Mix aus Dänemark und vielleicht hören Sie es dieses Programm am Urfunk.de oder The Global Voice oder Antenne Web Radio in Portugal. Gut, viele verschiedene Arten von Musik heute und hier zum Beispiel Eclection in Her Mind. Thank you. Das war A Collection, Nevertheless. Und ich hatte das bestimmt lange nicht gehört. Ich erinnere mich, ich hatte dieses Stück in einem Tonband. Ja, ein Tonband in 1968. Und ja, die Tonbänder sind lange weg natürlich. Aber dieses ist doch immer bestimmt gut. Es ist für mich ein bisschen überraschend. Ich hatte es nicht erwartet. Ich sah das Album hier vom A Collection. Und ich sah das Songtitel Nevertheless. Ich dachte, das muss doch das Stück sein. Und das ist so. Das stimmt mir bestimmt froh. Nevertheless, A Collection. Und davor hörten sie In Her Mind mit A Collection. Okay, wir gehen weiter mit Apple. Your heart is free, just like the wind. Just like the wind, your hands reach out, but not for mine now. You built a castle out of sand. I taste the water, not the wine now. What went wrong? Tell me how. How could you do this thing to me? Your heart is free just like the wind. The ring you're wearing isn't mine now. like the wind. Your hands reach out, but not for mine. You built a castle out of sand. I taste the water, not the wine. What went wrong? Tell me how. How could you do this thing to me, my love? Your heart is free, just like the listening to official systems. There's no proof of your existence. Are you on a mass migration? Ja, dat is waar muziek van Art Novo en de Extraterrestrial Visitations. Extraterrestrial Visitations. En daarvoor de Alan Bowne en Storybook van een zeer schönes album. Dat album heet The Psychedelic Archives. Pop Psych, Volume 1 oder Volume 2. Ja, 2. Het gibt verschillende volumes daarvan. Ja, oké. Okay. We gaan naar etwas meer weltmuziek. Als Algerije of Algeria, zagen we in Engels, geloof ik. Ik weet niet, Algerije in Duits? Nou, Maurice El Medioni. En de Wiener Rock. Je désire tant te revoir un instant. Tu sais combien je t'adore. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Oui, n'a qu'à habibi, ya Omri. La joie vient auprès de moi tant qu'il est temps. monte, je te volerai à ta mère. On ira à Hollywood, on fera l'Amérique entière. Look at Nalefen Mote, je te volerai à ta mère. On ira à Hollywood, on fera l'Amérique entière. Je t'appellerai à Cuba ou l'Alme, l'Exdic, la Rumba. Réponds-moi qui comme toi n'y même pas la fille du roi. Anan Habbek, Anan Habbek. من عند ربي tu es venu في قلبي انا نعزك انا نعزك اهي عيني جنم ببلو مريض راني اهي عيني جنم ببلو مريض راني اهي عيني جنم ببلو مريض راني Thank you. Dat was Helmut Eisel en The Jam. Een Trolls vrijdag. En daarvoor The Joy of Fantasy. Ook met Helmut Eisel en Jam van het album Klezmer in the Air. En daarvoor speelden we Maurice El Medioni. Anna Nabak. Nabak, ja. Nabek, geloof ik. Van Algeria. Oké, okay, tijd voor Los Lobos, Sangre Antigua. ¿Dónde está ese indio que en tiempo antiguo existió por sur, centro y Norteamérica? Su herencia nos dejó. El indio era maravilla, su ciencia era sin igual. Cuidar y amar a la tierra, vivir en plan natural. Pero él moverán. Firmes estaremos. No nos moverán nuestros. myself to laugh. If I never do another thing today, gonna try to learn to cry. I've got to live my life my way. Feel every feeling today. Got no time to waste. I'll proceed with this, watching everybody going nowhere. All the little people with the little minds gonna say that I am crazy. das war Gil Hennes, oder Gil Hennes, Johnny Ender und davor Friday Night and Saturday Going Nowhere. Beide Stücke kommen von der Serie The Lost Jukebox und dies kam von der Volume 223, glaube ich. Ja, das, nein, 300, naja, macht nicht so viel aus, glaube ich. Aber es ist eine Serie mit mehr als 200 Volumes. Und ja, das ist Musik, die es nicht gemacht hat im Hitparade. So, das ist die Lost Jukebox Serie. Zeit für The British North American Act, Joe Cool, von das Album In the Beginning. Try. Das war der British North American Act. In the Beginning heißt das Album. I'll Find a Way hörten wir. Und davor The World Would Understand. Und ich fing an mit Joe Cool, the British North American Act. Zeit für Rock'n'Roll. Ja, doch. Es ist vielleicht ein bisschen zu spät für dich. Aber, naja, ich fand es doch. Dieses Album ist fantastisch. Ihr sind, muss ich sagen, Harding and York mit zwei Stücke, de Medley Norwegian Wood mit Lady Madonna und danach Rock'n'Roll Medley live aus Hamburg 1970. Es war ein Bootleg-Album, aber ich habe verstanden, dass das nun auch ein originales Bootleg-Album ist. Aber die Musik ist von 1970. Hier sind Harding and York. Ja, okay. Das war, glaube ich, ja, ein Stück von Harding en York. Ich dachte, es geht weiter, aber es endet doch bestimmt sehr plötzlich. Sie hörten die Medley Lady Madonna und Norwegian Wood. Und hier ist, wie ich sagte, ein Rock'n'Roll Medley mit Harding and York. Because we don't know anymore. But If you've all enjoyed it, I hope you're going to buy our album. Yeah, anyway, we'll see you all again soon, and thank you for being so nice to us. Helmstedt. Good night, everybody. Ja, dat was muziek van wat was ja, de British North American Act All the World Is in Your Eyes. En daarvoor hoorden we Don't Run Away, ook met de British North American Act. En ja, hier is een groep called Boots. Even the bad times are good. Ik denk dat moest toch dat stuk van de Tremolos zijn. Maar vielleicht niet. Ik heb het niet uitgeprobeerd. Zo, ja. Een beetje, ja. Nou, let's see. Oké, Boots. Why should I? Ja, das war The Cupid Inspiration and Dream. Cupid Inspiration war toch van Yesterday I'm Gone. She's Gone. So it was. Naja, en in de. Ja, dat waren bestimmte The Boots. Even the Bad Times Are Good. Dat was dus de Tremolo's hit. Oké, we gaan weiter met etwas meer Weltmusik. Met Eisger Trausti. Sem draugar vakk og velta lengra læra oft vilja daginn svelta Stór agnaröfn oft dýrð í dauða þögn í miðjum draumi sem heitum höndum Pour aller voir les filles à la maison de la Koutsoumé. des filles qui ont été si fières. Ils nous avons pas gardés, ils avons passé dans leur chambre pour y sembler des petits enfants. Quand ça vient sur les guisères, ils ont sorti de leur chambre et avons dit allez-vous-en pour ressembler des petits enfants. À ce temps nous en allons, nous ont composé la chanson. Dans l'année 1882, ils savent couper les cheveux. Ils les avons coupés si court que le monde en a fait des discours. Si vous voulez bien savoir qui a composé la chanson, ah, c'est Andrea Ferrari, puis Albert Giosimo. Έχεις κάνει σαν τρελό βρε Ρινάκι μου, αχ, μέρα νύχτα είσαι φως μου το μεράκι μου. Μέρα νύχτα είσαι φως μου το μεράκι μου. Το ύπνος δεν με παίρνει κι όλο σκέφτομαι όλο τα δικά σου γούστα ονειρεύομαι. Αχ, όλο τα δικά σου γούστα ονειρεύομαι. Σερινάκι πας και ξενυχτάς, αχ, και γυρνάς με κάτι μάγες και μ' αυτούς γλεντάς. Και γυρνάς με κάτι μάγες και μ' αυτούς γλεντάς. Δίνεις ραντεβού σε όλους, σερινάρα μου, μ' αν σε πιάσω αλλή μόνο σου, κατεργάρα μου. Αχ, μ' αν σε πιάσω αλλή μόνο σου, κατεργάρα μου. Καφέ σαν ταν και μπύρες πας και ξαγρυπνάς, και για πράσινο χαβιάρι όλους μας περνάς. Και για πράσινο χαβιάρι όλους μας περνάς. Με φάες βρε ερινάκι και δεν έχω γεια, μ' αν σε πιάσω θα σε φτύσω μα την Παναγιά. Αχ, μ' αν σε πιάσω θα σε φτύσω μα την Παναγιά. Ja, ich glaube, dies war aus Griechenland. Estudiantini Tina Katergara. Ja, und davor hörten wir etwas aus, ja, Französisch, glaube ich, Barachois mit Lefia Jean Hubert. Okay, ja, und wir enden noch einmal, zweimal wahrscheinlich, mit Harding and York, Drowned in My Own Tears. I guess I'm gonna drown in my own tears. I know that it's true. To each life. I'll see you at 8 o'clock. This is a new song. This is called Drifting Blue. Ja, und das ist das Ende dieses Art Leeflang Mixes. Bis nächste Woche. Noch einmal hören Sie York and Harding. Auf Wiedersehen oder ein gutes Weekend. Thank you.